Die Sache lebt weiter. Wir haben natürlich dadurch gesehen, dass wir letzten Endes die Klage gegen den Bebauungsplan nicht haben erfolgreich zu Ende führen können, jetzt erstmal Fakten geschaffen sind. Dieses Gebiet kann bebaut werden. Wir haben auch konstatiert, dass über 15 Jahre für manche Anwohner auch ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist, die sich nicht so intensiv am Anfang mit der Sache auseinandergesetzt haben. Dennoch kriegen wir immer wieder die Rückmeldung, es ist gut, dass es euch gibt, bleibt weiter am Ball. Es ist ja noch nicht ausgestanden letzten Endes. Man muss davon ausgehen, dass wenn das jetzige Gebiet besiedelt sein sollte oder dort Ansiedlungen sind, dass eventuell der nächste Bebauungsplan vor der Tür steht. Das heißt, man könnte ja auch dann sagen, so, jetzt sind wir voll, wir erweitern die Fläche erneut. Da würden wir natürlich auch versuchen, Widerstand zu leisten. Wobei der beste Widerstand natürlich der wäre, dass die Eigentümer nicht verkaufen würden. Ja, und sind die Eigentümer nicht Mitglieder im Verein? Die Eigentümer sind teilweise Mitglieder im Verein, aber längst nicht alle. Und es sind auch Eigentümer, die überhaupt nicht in, es sind teilweise Eigentümer, die überhaupt nicht in Hamm wohnen, sodass da natürlich die Einflussnahme auch relativ gering ist. Kommt natürlich, man muss sagen, noch was hinzu, dass die Preise, die heute für diese Flächen geboten werden, äußerst verlockend sind. Man bekommt das Dreifache als Industriegebiet dafür, als wenn ich an einen anderen Bauern weiterverkaufen würde. Und allein die Fläche für die Ersatzaue, die wir da beschrieben haben, hat sicherlich dem Grundeigentümer in einer Größenordnung von ca. 2 Millionen ein zusätzliches Einkommen beschert. Und da wird vielleicht aus verschiedensten Gründen, wir haben immer versucht, das nicht moralisch zu bewerten, der ein oder andere auch schwach. Denn das war etwas, das haben wir uns zumindest auf die Fahnen geschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen niemanden an den Pranger stellen, der jetzt verkauft. Da steht uns nicht zu. Und neben allem Engagement für die Geschichte wäre uns oder ist uns sehr daran gelegen, dass die Leute, die hier leben, auch miteinander weiterhin gut auskommen und dass auch hier das Dorf nicht gespalten wird, nur in reine Befürworter und Gegner. Also da versuchen wir trotz allem Engagement dennoch die Waage da zu halten. Wir werden natürlich auch die Ansiedlungen, die möglicherweise konkret hier stattfinden, kritisch begleiten. Man muss ja auch immer nachfragen, wie viele Arbeitsplätze werden da tatsächlich geschaffen, wo werden die Steuern bezahlt und was haben die Ansiedlungen eben auch für Auswirkungen dann konkret hier, zum Beispiel Verkehr, Gefährdung von Schulkindern und solchen Dingen. Ja, und ich glaube, mit eurer letzten Veranstaltung habt ihr auch den Rahmen noch eurer Aktivitäten noch viel weiter gesteckt.